S2, Spielzeit. Radau um Kasperl. Zwei Szenen aus dem Hörspiel von Walter Benjamin. Regie Karl Heil. Das ist ja ein Karussell. Bitteschön, ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet. Eine Fahrt kostet 5 Pfennig. So, und da muss man danach raus? Ja, natürlich, dann muss man raus. Aber wenn ich mich in ein Schiff setze? Musst du auch raus. Aber auf einen Elefanten, da kann ich dort rumbleiben. Da musst du für 2 Karten bezahlen. Ja, aber da mag ich noch lange nicht raus. Also, wie lang willst du denn fahren? Ja, ich hab doch so ein Stindl. Dann musst du halt 9 Billets nehmen. So, und was könnte das kosten, Herr Nachbar? 9 mal 5 steht das kosten, scheint mir. Aha, 9 mal 5. Aha, Herr Nachbar, aha. Na, woran fehlt's denn? Ja, ich möchte was heute aufschreiben. Bitte schön, bitte sehr. Ja, was steht denn da am besten zuerst schreiben, Herr Nachbar? 5 mal 9 ist 45. Stimmt's? 45. Ja, 45. Ich schreibe ja mal auf. Da fange ich mit einem V an. Schreiben Sie doch ganz einfach 4 und 5. Ja, die 4. Das habe ich schon mal gewusst, wie man 4 schreibt. Also bitte schön, ich schreibe es Ihnen vor. Einen Strich von oben nach unten, noch einen von links nach rechts und zum Schluss noch einen von oben nach unten, macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. 4. Macht 3. Also passen Sie mal auf, passen Sie auf. Ein Strich und noch ein Strich und noch einer. Macht 4. Sag ich. Also drei. Wenn ich Ihnen doch sage, dass das eine 4 ist, haben Sie denn nichts in der Schule gelernt? Jawohl, mein lieber Herr, das Kind immer so fassen, die Leute zu froteln. Erst haben sie gesagt, ein Strich, dann haben sie gesagt, noch ein Strich und dann sagen sie zuletzt noch einmal einen. Das macht 3. Das werden sie gleich sehen, wie das 3 macht. Eine Watschen und noch ein Watschen. Und noch ein Watschen. So, das macht 3 Watschen. So, den hätten wir das Rechnen nochmal ausgetrieben. Aber dieses Karussell da, das treibt mich jetzt gar nichts mehr. Hören wir nochmal lieber, was da nebenan gibt. Eingetreten, meine Verehrtesten, mehr getreten, meine Damen und Herren. Was sagt Ihnen der Anblick dieses Zeltes, verehrte Anwesende? Ahnen Sie etwas beim Anblicke dieser meiner schlichten Hütte? Und doch, meine Damen und Herren, dürfen Sie sie nicht verwechseln mit den Schwindelbuden, die hier ringsherum vor sich Ihnen sich auftun. Denn dies, meine Damen und Herren, dieses schlichte Zelt ist die irdische Niederlassung des Geistes, Lipsus Lapsus des Unsichtbaren, Allwissenden, großen Zaubermagiers, welcher sich, meine Damen und Herren, eine Ehre und ein Vergnügen daraus machen wird, Ihre werte und angenehme Zukunft Ihnen vorherzusagen. Fragen Sie ihn um Rat, meine Herrschaften. Lipsus Lapsus entdeckt verlorene Gegenstände, gibt Ihnen fremde Sprachen im Schlaf ein, deutet Ihnen Träume, löst Ihnen Schulaufgaben. Ach so was. So lange wollte ich ein braveres Leben führen. Vielleicht, dass dieser unsichtbare Geist mir dazu verhilft. Bravo, junger Mann! Seien Sie sicher, dass er Ihnen dazu verhelfen wird. So, das ist recht. Links herein, bitte schön, links herein. Ah. Bitte die 20 Pfennige für meine schlichte Hütte nicht zu vergessen. 20 Pfennig, ja. So, aui. Etwas feucht ist da herin. Das sieht eigentlich mehr nach einem Gewölbe aus. Erstens, da wird's mir ja ganz sonderbar zumut. Aber ich glaube, ich muss mich vernehmen lassen. Erlaub mir, Lipsus Lapsus, dass ich dich über mein späteres Leben befrage. Frage? Welchen Weg soll ich betreten, um späterhin nicht über mich zu weinen? Einen? Ja, wie soll ich denn anfangen, meine Fähigkeiten zu prüfen? Prüfen? Soll ich nicht vielleicht die Weltweisheit studieren? Denn was ist der Mensch ohne Philosophie? Wie? Ja, man hungert dabei. Kann man leben von seinem Genie? Nie. Es ist also nötig, dass ich mir einen einträglichen Beruf suche. Suche? Die Rechtswissenschaft, das ist eine mühselige Straße. Die will ich lieber andere wandern lassen. Anderen lassen. Nun, so werd ich Doktor. Doktor. Ja, scheint dir denn die Medizin nicht sehr erfreulich? Freilich. Und wichtig für das Leben. Eben. Was fehlt denn zu eines Arztes Glück? Glück. Na, dann werde ich Staatsmann werden. Will dir das auch nicht gefallen? Fallen? Ja, Lipsus Lapsus, da hast wohl recht. Da mag's Fallen geben, in die schon mancher Klügere fiel. So nehme ich mir eine reiche Witwe. Nee. Dann habe ich doch Geld. Was hindert mich, dass ich mich freue? Freue? Ja, was soll ich also tun, um mir Geld ohne Reue zu erwerben? Erben. Es ist Zauberhauer an der Senkrechten Hohlbach. Die Größe des Landes. Ja, aus diesem Geist doch. Da ist nicht Jucks werden. Nein, nein, Kasperl, das war nicht das Richtige. Außerdem habe ich so einen gewissen Verdacht. Ich glaube, dem Budenmenschen, dem werde ich jetzt seinen Geist einmal richtig ausbläuen. So, das wäre alles ganz schön und gut, wenn ich nur nicht beim Lipsus Lapsus meinen Flunder vergessen hätte. Ach du lieber Gott im Himmel, da ist jetzt guter Rat da, ja. Der Markt, der ist schon lang aus, wo kann ich denn jetzt am Fisch herkriegen? Und ohne Fisch darf der Buschi nicht ins Haus kommen. Yes. Da kommt mir eine Idee. Wie wär's, Kasperl? Du wolltest da doch schon längst einmal den zoologischen Garten anschauen. Nicht gezaudert, ich steh grad davor, da ist die Mauer, erst da bin ich drüber über der Mauer. So, schon hör ich mitten im zoologischen Garten. So, jetzt keine Zeit verloren, da unten am Teich, da werden wir mal schnell einem Fischfanger. Hey da, Kasperl. Hallo, Kasperl. Kasperl, hörst du uns nicht? Komm doch her. Kasperl, was machst du denn hier? Ah, guten Tag, grüß Gott, Kinder, grüß Gott, Hansl. Ja, weiß, ich wollte eigentlich, weißt du was? Ich bin gerade hier wieder einmal ein bisschen Tiersprache studieren. Was? Du lernst hier Tiersprache? Eigentlich kann ich ja schon alle. Nur bei den Meerschweinchen, da fehlen mir noch ein paar Worte. Darum bin ich eigentlich hergekommen. Oh, Kasperl, wenn du die Tiersprache kennst, dann musst du aber gleich mitkommen. Dann musst du uns gleich erzählen, was die Tiere überall sagen. Mitkommen. Erst den Affen. Nein, zum Rhinoceros. Ach, Quatsch, Mensch. Bei den Raubvögeln soll er anfangen. Kasperl, sei lieb, komm mit uns zu den Antilopen. Also Kinder, nur langsam, jetzt reißt mich ja in der Mitte, lasst mich doch noch lebendig, Kinder. Immer langsam, eins nach dem anderen. Wie wär's denn, wenn wir hier bei den Füchsen und Wölfen anfangen? Ja, fein. Einverstanden. Das machen wir. Ja, Kasperl, was reden die jetzt eigentlich? Sag doch was, Kasperl. Ja, die reden, ja, da werdet ihr euch wundern. Die unterhalten sich nämlich davon, was sich jeder, wenn er einmal tot ist, am liebsten für seinen Pelz wünscht. Das verstehen wir nicht, Kasperl. Was soll das heißen? Also schaut mal her. Da ist zum Beispiel der kleine Fuchs da, der mit dem zerrissenen, schäbigen Fell, der sagt, am liebsten möchte er später, wenn er mal tot ist, auf den Tornister eines Soldaten sitzen und mit denen Krieg ziehen. Und der Wolf da, was sagt denn der? Der Wolf da, der möchte am liebsten als Fußmatte in ein Försterhaus mitten in den Wald kommen. Und der süße kleine Blaufuchs, was sagt der? Der hat sich sein Lebtag gewünscht, die Menschen einmal aus der Nähe kennenzulernen. Und nun möchte er später ein Muff werden, in den ein kleines Mädel die Hände reinsteckt. Weiter, Kasperl. Hierher, Kasperl. Zu den Affen. Was sagen die eigentlich? Oh, hör mal zu. Da bin ich aber neugierig, was da. Ruhe. Ihr müsst still sein. Die Affensprache, die ist nämlich sehr schwer. Ich kann sie sonst gar nicht verstehen. Ach, die Affen, die haben, glaube ich, gar keine Sprache. Ruhe, halt doch die Schnauze. Ruhe, sage, sei nicht so ungezogen, du. Ja, wird er gleich was sagen, was der gesagt hat. Ja, der hat eine merkwürdige Geschichte gesagt. Ihr seht doch da oben den großen Fabian, der auf dem Baum da oben sitzt. Der hält den jüngeren Affen gerade eine Rede, in der ermahnt er sie streng, dass sie sich ja immer affig benehmen, wenn die Menschen in ihrer Nähe haben. Und sagt, je dümmer ihr euch anstellt, desto besser ist. Warum denn? Ja, das fragen die Affen ihn eben auch. Und wisst ihr, was er da antwortet? Damit die Menschen nicht wissen, wie klug wir sind und eben merken, dass wir auch eine Sprache haben, denn sonst würden sie uns zwingen zu arbeiten. Und was sagen sie noch? Ja, jetzt gerade unterhalten sie sich über die Vorteile und die Nachteile der Gefangenschaft. Und die meisten, die sind ganz zufrieden damit, weil sie Nahrung haben und Spielgefährten und einen warmen Käfig, in dem sie vor Regen und Kälte geschützt sind. Und der kleine Affe, was sagte der eben? Ja, der kleine, der ist mit den anderen nicht einverstanden. Das wäre, sagt er, alles ganz schön und gut, aber nichts kann ihn darüber trösten, dass er hier in dem Käfig immer nur Affen und wieder Affen und Affen um sich sieht und höchstens einmal Menschen und dass er alle Affen und alle Menschen gern für den Anblick eines einzigen Papageis oder einer Giraffe oder sogar des kleinsten Schmetterlings geben würde. Schaut mal her, hört den Orang-Utang da drin grunzen? Der hat jetzt gerade gesagt, es sei überhaupt eine Ungerechtigkeit, warum denn die Schmetterlinge im Zoologischen keinen Käfig haben. Wisst ihr was? Ich glaube, der schwindelt. Kasperl, was hat denn da eben der Elefant gesagt? Der Elefant, der ist unzufrieden, weil der Sperling halt noch nicht da war, der ihm jeden Morgen die Neuigkeit von den anderen Tieren erzählt. Frag ihn mal, Kasperl, wie es seinem Baby geht. Ja, ich werde mal fragen. Ja, er hat jetzt gesagt, es hat halt früh schon 10 Flaschen ausgetrunken. Habt ihr ja kein Baby. Ist ja nicht wahr. Kasperl, was schreien denn da die Möwen? Ja, die rechnen sich gerade aus, da wie viel der heute ist. Frag sie doch mal, ob sie nicht Bonbons haben wollen. Ja. Furchtbar gern, haben sie gesagt. Sie fressen keine Bonbons. Ist ja Schwindel. Und das war alles miteinander Schwindel. Schäm dich, Kasperl. Mach, dass du weiterkommst. Schäm dich. Geh weg. Die Kinder, die sind heute wieder mal ganz außer Rand und Band. Eine Plage mit diesen Jöhren. Ja, das Leben ist schwer. So stoß ich nun meinen Karren mit Fleisch vor mich her. Aber seit mein großer Löwe Moholi vorige Woche gestorben ist, freut mich die ganze Fütterung nicht mehr. Wie fehlt mir doch sein tiefes, freundliches Brüllen, wenn ich mich mit der Vespermahlzeit seinem Käfige näherte. Wie fehlt mir das Funkeln aus seinen wilden Augen und der Anblick des wirbelnden Sands, den sein Schweif vom Boden des Käfigs peitschte. Aber welch ein Trost ist in all dem Kummer, dass die gütige Direktion meiner untertänigen Bitte Gehör schenkte und unseren braven Moholi hat ausstopfen lassen. So bleibt mir wenigstens der Anblick des leeren Käfigs erspart. Und sehe ich nur ein Stückchen von seiner Tatze im Hintergrund des Käfigs, denn man hat ihn ganz hinten, hinterm Verschlag verborgen, damit ihn die Sonne nicht ausbleicht, sehe ich nur dieses Stückchen Tatze. So wird mir schon wohler. Aber was stehe ich hier und schwatze? Nur weiter, meine Runde ist noch nicht halb vollendet. Lass den ganzen Zoo absperren. Hier im Zoo muss der Kasperl sein. Polizei anrufen. Diesmal kriegen wir ihn bestimmt. Kinder, wo ist denn der Kasperl? Jesus, dieser entsetzliche Maulschmidt, da ist er schon wieder mit seiner Bande. Schnell sind die Kerls zurückgekommen. Keine ruhige Minute habe ich gehabt, seit ich mich mit dem Rundfunk eingelassen habe. Hätte es nur bleiben lassen. Jetzt ist guter Rat da, ja. Halt, was sehe ich denn da? Das ist der Löwenkäfig. Sagte mir Buschi nicht gestern erst, dass sie da einen ausgestopften Löwen drin haben? Ausgestopft oder lebendig? Immer noch besser als die Bande auf meinen Fersen. Muffas Kasperl, hinein und die Tür hinter dir zugeschlagen. Ja, was steht denn da? Füttern und Necken verboten. Aha. Oh, ich glaub, den kennt die Fippen, so viele Holz. Wenn einer einmal ins Gras gebissen hat, schmeckt dem nichts mehr. Lass den ganzen Zoo absperren. Hier im Zoo muss der Kasperl. Polizei anrufen. Diesmal kriegen wir ihn bestimmt. Hey da, Kinder, wo ist denn der Kasperl? Da rinnt er schon an, der Herr Maulschmidt. Aber diesmal werden Sie ihm zeigen. Jawohl, meine Herren. Herr Maulschmidt, bitte ergeben, näher zu treten. Bitte, kommen Sie nur her, dann so freundlich. Nehme hier gern Besuch entgegen. Eintritt frei, Herr Maulschmidt. Und mein Freund, der Löwe, der wird sich freuen, Sie zu begrüßen. Herr Maulschmidt, komme. Gestatten Sie, dass ich hinuntergehe und Ihnen Bescheid sage. Gott bewahre uns, der Löwe! Ja, mein Freund der Löwe, der ist ganz einverstanden. Gestatten Sie, dass ich Ihnen die Tür öffne. Er wird jetzt herauskommen und Ihnen den Weg zeigen. Er lässt den Löwen heraus. Rette sich, wer kann. Hilfe, Hilfe. Juppeide, Juppeide. Sie hörten Radau um Kasperl. Zwei Szenen aus dem Hörspiel von Walter Benjamin. Erstens Kasperl auf dem Jahrmarkt. Zweitens Kasperl im Zoo. Die Rollen und ihre Sprecher waren Herr Maulschmidt, Bruno Üpach, Karussellmann, Kurt Erhardt, Budenbesitzer, Hans Salcher, Löwenwärter, Willi Stasser. Der Sprecher der Titelrolle des Kasperl ist unbekannt. Regie, Karl Heil. Produktion Westdeutsche Rundfunk AG 1932.